Weißt du zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Bedingung für La ilaha illallah, eine Bedingung dafür, dass man Islam wird, dass man Muslim wird, gebracht hat, dass du den Tagut leugnen musst? Und das Wort kommt 8-mal im Koran vor? Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, Tagut. Du weißt noch nicht mal, was das ist. Dein Herr sagt, فَمَا يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer den Tagut leugnet und danach an Allah glaubt, der hält fest am festesten Handhabe. Und das ist La ilaha illallah. Dafür musst du den Tagut leugnen. Weißt du, was der Tagut ist? Nein. Weißt du, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemanden, der nicht betet, zum Käfer erklärt? Weißt du das? Er sagt, zwischen einer Person und Schirk und Kufr, einzige Hürde ist das Verlassen des Gebets. In einem anderen Hadith bei Tirmidhi überliefert, sagt dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakaha faqad kafara. Wer es unterlässt, ist ein Käfer. Und Käfer bedeutet nicht nur Ungläubiger. Nein, es ist derjenige, der die Wahrheit verdeckt. Wenn du das von deiner Religion verstehst, dass der Käfer nur der Ungläubige ist, dann erklär mir mal, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Christen für ungläubig erklärt. Und sie glauben doch an Allah. Sie sagen doch Dreifaltigkeit. So wenig weißt du über deine Religion. Und ich ändere meinen Satz. So wenig weißt du über die Religion, dem du dich zuschreibst. Du bist nicht nur Muslim, weil du Muhammad heißt. Du bist nicht nur Muslim, weil du Musa heißt. Und du wirst auch nicht als Muslim geboren und du wirst als Muslim sterben. Nein. Es gab Freunde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Von seinen Weggefährten sind einige Murtad geworden. Sie sind aus der Religion wieder ausgetreten. Zwischen denen waren sogar welche, die haben den Koran aufgeschrieben. Wenn Freunde und Weggefährten vom Propheten Friede und Segen auf ihm, sallallahu alaihi wasallam, keine Garantie in der Religion haben, wie kannst du heute eine Garantie spüren? Und wie kannst du mir diese Dua im Koran erklären? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O mein Herr, nachdem du mich recht geleitet hast, nachdem wir recht geleitet worden sind, wende unsere Herzen nicht ab. Was bedeutet diese Dua? Diese Dua bedeutet, dass Leute, die die Rechtleitung gefunden haben, einige von denen abirren werden. Und was, wenn du, wenn ich, wenn wir gar nicht zu dieser Gruppe gehören, die die Rechtleitung gefunden haben? Hast du schon mal daran gedacht? Und dein Herr sagt, Man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Wer Allah was beigesellt, Allah wird Jannah für ihn haram machen. Allah wird das Paradies für ihn verboten machen. Er wird niemals ins Paradies kommen. Was bedeutet Schirk bei Allah? Was bedeutet Schirk? Und dieser Schirk bedeutet, dass man niemals ins Paradies kommen wird. Was ist das? Weißt du es nicht? Dann weißt du auch vielleicht nicht, ob du davon was im Herz trägst. Und es ist nicht nur der Unglaube. Nein, die Quraysh aus Mekka, die Leute, die den Propheten aus dem eigenen Stadt vertrieben haben, die gegen den Propheten gekämpft haben. Mach mal das Buch auf, was Allah herabgesandt hat in Surah Yunus. Wirst du sehen, wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen? Sie werden sagen, Allah hat es erschaffen. Also die Leute, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen auf ihn, bekämpft hat, gegen die er Krieg geführt hat, die ihn ausgetrieben haben aus seiner eigenen Stadt, sie glauben, dass Allah der Erschaffer ist. Und wenn du auch akzeptierst, dass Allah der Erschaffer ist und die Quraysh, die Götzenanbeter, die Mushrikun aus Quraysh auch, musst du nicht einen Unterschied zwischen dir und denen haben? Und was denkst du, was das für ein gewaltiges Buch ist, was dein Herr herabgesandt hat, was dir auf der zweiten Seite folgende Message gibt? Und von den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben an Allah, wir glauben an den jüngsten Tag, obwohl sie keine Gläubigen sind. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Subhanallah, was ist das für ein gewaltiger Vers? Dein Herr sagt, nicht jeder, der von sich behauptet, dass er Muslim ist, ist auch bei Allah ein Muslim. Dann stellst du dir die Frage und ich stelle mir jetzt die Frage, bin ich wirklich ein Muslim?